Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem 10 Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den weiten Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großrädrig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. Aber das Pferd fehlte. Das Pferd. Mein eigenes war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Mein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd geliehen zu bekommen. Aber es war aussichtslos. Ich wusste es. Und immer mehr vom Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da. Am Tor erschien das Mädchen, allein, schwenkte die Laterne. Natürlich, wer leiht jetzt sein Pferd her zu solcher Fahrt? Niemand. In einem Traum wurde der Mondcousine offenbart, dass sie Verwandte auf dem Mond habe. Sie hatte es schon geahnt, denn sie war noch nie in ein Land gekommen, ohne auf Leute zu stoßen, die ihr bekannt und vertraut erschienen. Freunde waren es nicht, sie hatte sie noch nie gesehen, auch verstand man nicht ihre Sprache. Es war eher etwas in der Erscheinung, die Neigung des Kopfs, die Rundung der Nägel, die erwartungsvolle Stellung der Füße. Man fühlte sich schon voneinander angezogen, bevor man diese Einzelheiten überhaupt bemerkte. Auf dem bewegten Hauptplatz einer exotischen Stadt stand plötzlich ein Mensch vor einem, der sich von allen übrigen abhob. Er ging so sicher auf einen zu, als habe man sich erst gestern von ihm verabschiedet. Er fasste einen unverkennbar ins Auge. Auch ihm war man unter allen aufgefallen. Und obwohl manchmal Irrtümer vorkommen mögen, es ist nicht wahrscheinlich, dass zwei wildfremde Menschen, die einander nie begegnet sind, sich zur selben Zeit auf dieselbe Weise irren. Auch lässt es sich sehr bald feststellen, dass keine Berechnung dahinter steckt, denn wenn der Plötzliche nichts von einem will und nur seinem reinen Staunen nachgibt, wenn man sieht, dass ihm genauso zumute ist wie einem selbst, dann muss es etwas zu bedeuten haben. Führe darüber Buch, sagt die Mondcousine, und reise aus keinem anderen Grunde. Ich bin auch in keinem Land gewesen, in dem ich nicht Verwandte gefunden hätte. Die Welt kann nicht so böse sein, wie man sagt. Warum suchen nicht alle nach ihren Familien? Statt in die Fremde zu reisen, um dort fremd zu sein, soll man reisen, um sich heimisch zu fühlen. Sie hat die Wahrheit ihrer Ahnung bewiesen, und so fühlt sie sich wohl, wo immer sie ist. Denn das Erste, was sie nach ihrer Ankunft irgendwo tut, ist, ihre Familie zu etablieren. Selbst in den kleinsten Ländern findet sie sich zurecht, und wenn es nicht mehr als 10 Menschen in einem Lande gäbe, mit einem von ihnen wäre sie todsicher verwandt. Als die erste Mondfahrt vorbereitet wurde, war es ihre Sorge, eine Botschaft mitzusenden, die ihrer Cousine galt. Einen der Mondfahrer überzeugte sie schließlich davon, wie wichtig es wäre, diesen Kontakt zu nützen, und er versprach, ihren Brief als erstes auf dem Mond zu deponieren. Man weiß noch nicht sicher, ob er ihre Cousine erreicht hat, aber möglich ist alles. Und sobald es sich herausstellt, dass ihr Gefühl sie wieder einmal nicht getrogen hat, wird Mondcousine, wie man sie jetzt spöttisch nennt, zu ihrem Ehrennamen. 26 Buchstaben.